Computeam GmbH, Anke Krause, Personalabteilung. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Frau Krause. Mein Name ist Patrick Brennan. Ich habe drei kurze Fragen zu einer bei Ihnen ausgeschriebenen Stelle im E-Commerce-Bereich. Oh, wir haben gerade einige Anzeigen geschaltet. Können Sie mir vielleicht schnell sagen, um welche Stellenausschreibung es sich genau handelt? Es geht um die Stelle als E-Commerce Executive in München, die gestern auf Ihrer Homepage veröffentlicht wurde. Ah ja, da sind Sie bei mir genau richtig. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Nun, als erstes würde ich gerne wissen, wann die Stelle spätestens angetreten werden sollte. Im Moment bin ich nämlich noch für etwa 4 Wochen bei einem Unternehmen in Wien tätig. Daher könnte ich eventuell erst zum Ende des nächsten Monats wechseln. Insofern wollte ich mich nur vergewissern, ob es unter den gegebenen Voraussetzungen überhaupt sinnvoll wäre, sich zu bewerben. Denn in der Ausschreibung steht, dass Sie ab sofort jemanden suchen. Tatsächlich ist die Stelle ab sofort frei, aber die Dauer des gesamten Bewerbungsverfahrens beträgt im Normalfall einige Wochen. Da ist keine Eile geboten. Uns geht es bei der Auswahl der Bewerber vor allem darum, den besten Kandidaten oder die beste Kandidatin zu finden, anstatt Hals über Kopf eine Entscheidung zu treffen, nur um die Stelle sofort zu besetzen. Darf ich Sie aber nach Ihrem beruflichen Hintergrund fragen? Sie haben doch erwähnt, dass Sie gerade noch in Wien verpflichtet sind. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie kein Berufsanfänger mehr sind und schon eine gewisse Berufserfahrung mitbringen? Ja, genau. Berufsanfänger bin ich wirklich nicht mehr. Seit über 3 Jahren bin ich bei einem internationalen Handelsunternehmen in der Online-Marketing-Abteilung angestellt. Hier war ich in den letzten Monaten als stellvertretender Teamleiter für Kontakte mit Großkunden in Südeuropa verantwortlich. Marketing war aber auch schon in meinem BWL-Studium an der Universität Dublin mein Schwerpunkt. Während meines Studiums habe ich mehrere Praktika absolviert, die meisten davon im E-Commerce-Bereich. Außerdem steht zu erwarten, dass die Digitalisierung den Weltmarkt immer stärker bestimmen wird. Und das ist auch für mich persönlich der Bereich, in dem ich mich gerne einer neuen Herausforderung stellen würde. Deswegen hat Ihre Stellenanzeige gleich mein Interesse geweckt. Das ist alles sehr aufschlussreich. Die Stelle scheint für Sie wie geschaffen. Dann darf ich mich wohl auf Ihre Bewerbung freuen. Oder hätten Sie noch weitere Fragen? Oh ja, wenn Sie mir noch eine weitere Frage erlauben? Ja, selbstverständlich. Ich würde in dem Zusammenhang auch gerne wissen, ob Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, sich auf dem Gebiet E-Commerce weiterzubilden. Oder ob es in Zukunft vielleicht sogar möglich wäre, berufsbegleitend zu studieren. Mein Ziel wäre nämlich, in einigen Jahren, sobald ich schon entsprechende Berufserfahrung vorzuweisen habe, ein Managementstudium abzuschließen. Das ist eine ausgesprochen gute Frage, Herr Brennan. Sie haben einen entscheidenden Punkt der neuen Entwicklungsstrategie unseres Unternehmens angesprochen. Also, einerseits bieten wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen regelmäßig diverse interne Weiterbildungen. Andererseits sieht es das Management gern, wenn unsere Fachkräfte Eigeninitiative zeigen und sich weiterqualifizieren. Das kann dem Unternehmen nur zugutekommen. Und ich persönlich wüsste auch nicht, was Ihrem Studium da im Wege stehen sollte. Danke, Frau Krause. Das klingt vielversprechend. Eine letzte Frage hätte ich aber noch. In welcher Form wäre Ihnen meine Bewerbung am liebsten? Kann ich Ihnen die Bewerbung direkt per E-Mail zuschicken? Oder soll ich Ihnen lieber alle Unterlagen in Papierform auf dem Postweg zukommen lassen? Herr Brennan, schicken Sie Ihre Bewerbung am besten direkt an meine E-Mail-Adresse. Haben Sie etwas zum Schreiben da? Ja, natürlich. anke.krause@computeam.com. Haben Sie es notiert? Ja, danke, Frau Krause. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit für mich genommen und meine Fragen so umfassend beantwortet haben. Aber gerne doch. Falls Ihnen nach unserem Gespräch noch etwas einfällt, wenden Sie sich einfach direkt an mich. Ansonsten freue ich mich schon auf Ihre Bewerbung. Sie bekommen die Bewerbung noch heute Abend. Auf Wiederhören, Frau Krause. Auf Wiederhören, Herr Brennan.